seine letzten Reispunkten aus Saugen fliegen, angestachelt haben mit Weltsachen nach vorne. Tanzen nutzlos in der Sonne, mach dir nichts aus, ihm abgehauen, ein Bild wie Götter, schönen Gruß von Twitter.